Ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst, doch geh dein Weg, egal wohin, einfach dorthin, wo der Wind dich trägt. Hoffentlich wird jeder dein Gebet und versteht, dass eine gute Saat bald Früchte trägt. Mi corazón pasa los hombres, gloria Dios. Mi corazón pasa los hombres, gloria Dios. Nicht zu verlieren, es gibt so vieles, es wird dich verwehren, doch du bist zerstört.